WDR 5 Doc 5, das Feature. Unser heutiges Feature entführt Sie in ein Land in Mittelamerika, das bei uns in der Regel wenig Beachtung findet. Dabei ist es gerade auf dem besten Weg, als Failed State, als gescheiterter Staat eingestuft zu werden. Die Rede ist von Honduras. Korruption, Straffreiheit und Drogenschmuggel haben hier ein, im wahrsten Sinne des Wortes, mörderisches Klima geschaffen. Nicht zuletzt die völlig überbelegten Gefängnisse des Landes befinden sich im Ausnahmezustand. Resozialisation ist hier ein Fremdwort. Die Gefangenen werden weitgehend sich selbst überlassen. Der inhaftierte Rosny Juarez wurde am 21. April 2008 in dieses Gefängnis eingeliefert. Er ist wegen Mordes zu 22 Jahren Haft verurteilt. José Antonio Flores ist hier wegen einfachen Mordes und eines Fluchtversuchs. Für den Mord bekam er 15,5 Jahre. Wenn er die abgesessen hat, folgt das Urteil zum Fluchtversuch. Manchmal gibt es schon, wo man daran zweifelt, ob er jetzt wirklich unschuldig ist oder nicht, aber zum anderen Punkt, wenn man halt auch dann die Korruption wieder kennt hier, dann ist es für mich ganz klar, dass es sicher Leute gibt im Gefängnis, die nichts verbrochen haben, aber im falschen Moment am falschen Ort gewesen waren. Christian Edward Arzú tiene dos delitos, asesinato y violación. Christian Edward Arzú sitzt wegen Mord und Vergewaltigung. Er kam am 10. Mai 2005 hierher. 23 oder 24 Jahre wird er absitzen müssen. In den Gefängnissen gibt es viele Räume, wo über 100 Häftlinge in einem Raum zusammenleben. Oft mit einem oder zwei Klos, also mit zwei Duschen. El señor Jorge Alberto Bolton Cruz está procesado por robo agravado y tráfico ilícito de droga. Gegen Herrn Jorge Alberto Bolton Cruz läuft ein Prozess wegen schweren Raubs und illegalen Drogenbesitzes. Bei ihm gibt es noch kein Urteil. Von daher wissen wir nicht, wie lange er hier bleiben muss. Zum Beispiel, wo die Ex-Bandieros sind, die Ex-Bandenmitglieder. Also die schlafen in Stockwerken sozusagen, 4, 5, 6 Stockwerken und gibt es auch keine Wände. Also wenn der sich dreht, dann fällt der 5 Stockwerke herunter. Ausnahmezustand hinter Gittern. Strafvollzug in Honduras. Ein Feature von Erika Harzer. Ich glaube, ganz im Innersten hat jeder den Wunsch, sich positiv zu verändern. Vielleicht nicht am Anfang, wenn er reinkommt, aber die Zeit, die sie dort drinnen sitzen, haben sie viel Zeit zum Nachdenken. Honduras. Strafvollzugsanstalt El Porvenir. Im ersten Seitengang liegt der größte Raum des Gefängnisses, mit einer kleinen Bühne an der Außenwand. Dort stehen Ghettoblaster und Verstärker, Utensilien für die Gottesdienste evangelikaler Sekten. Ein paar Plastikstühle sind an den Wänden entlang aufgestellt, und in der Mitte sitzen weit über 20 Männer an kleinen Plastiktischen. Wasserfarben, Buntstifte und jede Menge Papier liegen für sie zum Malen bereit. Ein Beschäftigungsangebot, initiiert von der Schweizerin Conny Lustenberger. Und bei vielen habe ich schon das Gefühl, dass sie wirklich sich verändern wollen. Und das merkt man auch, indem sie halt an verschiedenen Sachen teilnehmen auch. Und die Fragen, die sie stellen, oder wenn sie es oft kommen, Conny, kannst du nicht jemanden suchen, der einen Vortrag über Drogenkonsum geht, weil ich will nicht mehr so viel Drogen konsumieren. Todos tienen pinturas, acuarelas. Cuando tenía la edad de 14 años, yo quería seguir estudiando. Mit 14 Jahren wollte ich noch Rechtsanwalt werden, aber dann siegten meine Laster. Vicios no me permitieron. José Antonio Flores, 39 Jahre alt, sitzt seit 2005 in El Porvenir. A la edad de 14 años yo ya consumía alcohol, cigarrillo. Ich trank zu viel, kokste und rauchte. Kokain und Alkohol zerstörten meinen Traum. Ich verwandelte mich in eine Bestie. Yo cuando agarré un arma, pues para qué me sentí, era un niño todavía, tenía 18, 17 años cuando agarré un arma. Rosny Juárez, 30 Jahre alt, seit 2008 in El Porvenir. Ich war noch ein Kind, 17, 18 Jahre alt, als ich mir eine Waffe schnappte. Ballerte damit herum, war kriminell. Die Leute in meinem Ort haben sich aufgeregt. Aber so jung wie ich war, war mir das egal. Als Jugendlicher habe ich so viel Schaden angerichtet. In einer Situation habe ich einem Polizisten mit einer 9mm-Pistole 4-5 Mal in die Brust geschossen. Er flehte mich an, ihn nicht zu töten. Darüber lachte ich nur und brachte ihn um. Waffen gehören in Honduras zum alltäglichen Erscheinungsbild. Egal ob auf dem Weg zur Bank, in öffentliche Gebäude oder größere Kaufhäuser, der Weg führt immer an mit Pumpguns bestückten Security-Männern vorbei. Mit etwas Geld kämen auch Privatpersonen leicht an Waffen, das sei ganz normal, erzählen Rosny und José Antonio. In Honduras ist es normal, porque las armas de por sí hay mucha gente que tiene demasiadas armas. Wenn du ohne Waffen schon erwischt wirst, gibt es 6 Jahre dafür. Dann kommst du auch hierhin. Aber trotzdem gibt es zu viele Menschen mit zu vielen Waffen in Honduras. Hier kommst du eher an eine Waffe als an einen Pfund Bohnen. Selbst die Polizei verkauft dir eine Waffe. Ich hatte jemanden nur bedroht, aber nicht ermordet. Als er tot aufgefunden wurde, hat man mich deswegen verhaftet. Aber ich habe das nicht getan. Normalerweise frage ich sie auch gar nicht, wieso sie dort sind, weil ich denke immer, es ist gut, die Vergangenheit zu akzeptieren, aber wir müssen auch weitergehen. Also wenn nie mir jemanden von seiner Geschichte erzählen wird, wenn ich dort bin und die genügend Zeit mitbringe, dann höre ich ihnen gerne mal zu. Aber ich gehe jetzt da nicht hin, was hast du verbrochen, wie bist du hier? Das kommt automatisch mit der Zeit, die sie von ihren Delikten manchmal sprechen wollen oder auch nicht. Uno, cien récord. Señor perdido, por andar haciendo delito, en la calle sin sentido, ahora encerrado sufriendo por lo que... Wir haben ein Lied geschrieben und es mit dem Handy aufgenommen. Es heißt Verlorene Träume, über dieses verlorene Leben, das du in den Straßen führst. Du verlierst die Kontrolle und glaubst, das sei das Leben. Die Gier nach Geld, nach gutem Leben. Mir hat es gefallen, wenn die Leute mich respektierten und grüßten, weil sie Angst hatten. Ich wollte, dass die Leute vor mir Angst haben. Christian Arsu schloss sich als 11-Jähriger der Mara 18, der Mara 18, an. Christian erinnert sich an die Aufnahmerituale. Es gab Regeln. Das Wichtigste war, vor nichts Angst zu haben. Gefesselt und ohne Essen viele Stunden eingesperrt zu verbringen. Das gehörte zur Aufnahme. Genauso wie 18 Minuten lang geschlagen zu werden. Wir machten Überfälle, töteten für Geld. Von dem Geld kauften wir Waffen für unsere Bande. Das erbeutete Geld gaben wir dem Bandenchef. Die beiden größten Jugendbanden sind die Mara 18 und die MS, die Mara Salvatrucha. Seit Jahrzehnten bekämpfen die beiden Gruppierungen sich in Honduras und den Nachbarländern bis auf den Tod. Ursprünglich gegründet als Migrantengangs in den 1980er Jahren auf den Straßen von Los Angeles. Ab Mitte der 90er begann eine große Abschiebewelle aus den USA in ihre Heimatländer. Dort wurden die Banden immer größer, gefährlicher und skrupelloser. Mittlerweile sind die Maras verantwortlich für tausende Tote in El Salvador, in Guatemala und eben auch in Honduras. Ahí no se sufre nada, pa. In der Bande fehlt es dir an nichts. Essen, Geld, Frauen, Alles da. Allerdings siehst du dauernd Blut. Wer dem nicht gewachsen ist, kann schon verrückt werden. Verurteilt wegen Mordes, Vergewaltigung und illegalen Waffenbesitzes wird Christian Arsou den Rest seines Lebens hinter Gefängnismauern verbringen. Der sicherste Ort für den heute 27-Jährigen. Ich tat alles für die Bande, ließ mich auch tätowieren. Sie nennen es Punkte. Wer einen Großen tötet, bekommt Punkte. Umso mehr man tötet, desto mehr Punkte machen sie dir, ob du willst oder nicht. Die habe ich jetzt verändert, damit ich nicht durch sie erkannt werde. Da habe ich jetzt eine Träne. Doch die Regeln der Mara besagen, wenn ich jemals aus ihren Gesetzen ausbreche, bin ich so gut wie tot. Ich habe deren Tätowierungen weggemacht, bin also praktisch schon tot. Die Bibel sagt, der Mensch dürfe nicht zerstören, was Gott geschaffen hat. Die Mara Diciocho ist ihr Gott. Da ich ihr Werk vernichtet habe, bin ich zum Abschuss frei. Mein Name kursiert in Honduras und auch international. Und wenn man dann viele Hintergründe kennt oder wenn man mit denen sprechen kann und die dann ein bisschen von ihrer Vergangenheit, von ihrer Kindheit erzählen, dann, man kann es nie rechtfertigen, aber man versteht es dann besser, wieso jemand so zu solcher Gewalt fähig ist. Also das hat sehr viel mit der Kindheit zu tun und der Jugend. Die Gewalt wird eben wieder multipliziert. Vor gut 10 Jahren unterstützte Conny Lustenberger neben ihrer Arbeit mit honduranischen Straßenkindern auch eine Klinik für AIDS-Patienten und Geschlechtskrankheiten. Da wurden wir angefragt, ob wir nicht mal zusammen mit einer Krankenschwester einen Vortrag geben könnten. Dieser Vortrag bot Conny einen ersten Blick hinter die Gefängnismauern von El Porvenir. Und es war ihre erste direkte Begegnung mit Mareros. Die sind dann gesessen und alle kahlgeschoren und ein ganz ernstes Gesicht und haben uns angeschaut. Und meine Kollegin, die Krankenschwester, hat gesagt, du, ich will hier wieder raus. Und ich habe gesagt, ja, Arina, ruhig bleiben, das wird schon gehen. Wir schaffen das schon. Und nach so Viertelstunde, 20 Minuten, dann hat sich dann diese ganz ernsthafte Mine schon ein bisschen gelöst. Und bei uns auch. Und dann ging es dann problemlos. Ich denke halt auch immer, ich habe nie Angst, aber ich habe großen Respekt. Und das ist etwas, das mir sehr hilft. Und das spüren auch die Teilnehmer. Weder die Mareros noch die katastrophalen Zustände innerhalb des Gefängnisses hielten Conny davon ab, sich ehrenamtlich für die Menschen hinter diesen Mauern zu engagieren. Ich habe dann gesehen, was dort alles fehlt und dass niemand dorthin geht, um etwas zu verändern. Wenn jemand ins Gefängnis geht, dann muss er auch eine Chance haben, etwas Neues zu lernen und sich zu verändern, dass er nicht wieder gleich, wenn er rausgeht, wieder Gleiches macht. Auch Jorge Alberto Bolton war Mitglied der Mara 18. Der schlaksige 25-Jährige sitzt aktuell wegen schweren Raubes und illegalen Drogenhandels. Ein Urteil darüber ist noch nicht gesprochen. Bolton kennt El Porvenir. Seit er 15 ist, saß er in diesem Gefängnis schon mehrere Strafen ab oder wartete auf ein Urteil. El grupo mío era parte de una pandilla. Meine Gruppe gehörte zu Mara 18, alle tätowiert und mit Glatzen. Ich war zwar immer mit ihnen zusammen und schaute bei den Taten zu, aber ich selbst habe mich nie tätowieren lassen. Zum Glück kam meine Mutter, holte mich da weg und rettete mir so das Leben. Als ich 2003 zurückkehrte, waren all die Mareros, die ich kannte, bei dem Massaker im Gefängnis umgekommen. Fast alle, mit denen ich aufgewachsen bin, starben in diesem Massaker. Diese Mareros, von denen Bolton erzählt, waren jene, die Conny vor Jahren während ihres ersten Vortrags im Gefängnis einzuschüchtern versuchten. 69 Menschen starben bei dem Massaker. Das war im April 2003. Der damals 15-jährige Bolton war kurz zuvor aus einem anderen Gefängnis nach El Porvenir verlegt worden und wurde so zu einem Augenzeugen des Geschehens. Das war heftig hier im Gefängnis. Die Mareros hatten Pistolen und Macheten und wollten hier die Herrschaft übernehmen. Nach der Jahrtausendwende begann die Zeit der harten Hand, in der die Regierung durch massive Verhaftungsaktionen von Mareros die Gewalt der Jugendbanden einzudämmen versuchte. Jugendliche per se waren verdächtig. Schon ein Tattoo reichte für eine Verhaftung. Ohne Anklage, ohne Prozess. Die vorhandenen Zellen oder Baracken platzten bald aus allen Nähten. Auch in El Porvenir. Als eine größere Gruppe Mareros dorthin verlegt wurde, war der Konflikt vorprogrammiert. Aktive Mareros mit Ex-Mareros und normalen Gefangenen auf engem Raum. Das konnte nicht gut gehen. Jorge Alberto Bolton erinnert sich. Die Rudines, also die Aufpassertruppe der Häftlinge, zogen einen beim Essen aus der Warteschlange heraus. Damit ging der Stress los. Der Marrero drohte, einen aus der Aufpassertruppe umzubringen. Zwei Schüsse fielen. Er war sofort tot. Für die anderen war das der Startschuss. Trotz einer wenige Tage zuvor durchgeführten Zellenrazzia bei den Mareros besaßen ein paar wenige noch Waffen. Diese Gruppe plante, die interne Macht zu übernehmen. An einem Besuchstag töteten sie 5 Rodines. Die meisten Mareros beteiligten sich nicht an diesem Aufstand und versteckten sich in ihren Zellen. Die Gefängnispolizei, verstärkt durch Sondereinheiten von Polizei und Militär, drang daraufhin ins Gefängnisinnere ein. Im ersten Schusswechsel starben einige der angreifenden Mareros. Gleichzeitig brach in den Zellen Feuer aus. Panisch drängten sich die Häftlinge aus ihren Zellen und wurden dabei vom Kugelhagel der Sicherheitskräfte empfangen. La policía entraba. Solo disparando la policía. Todo el que miraba pelón, lo mataba. Die Polizei kam rein und schoss auf alle, die eine Glatze hatten. Man musste sich versteckt halten. Wir wurden danach ins Stadtgefängnis von La Ceiba verlegt. Aber ich habe alles gesehen. All die toten Mareros lagen aufgeschichtet vorne am Eingang bei der Statue der Jungfrau Maria. Die Hafenstadt La Ceiba liegt an der Karibikküste. Mehrmals im Jahr verwandelt lang andauernder tropischer Regen die Straßen von La Ceiba in tiefe Bäche. An solchen Tagen sind selbst die sonst gemütlich und leise vor sich hin plätschernden Wellen der Karibik aufbrausend laut und die Menschen meiden die Küste. In einer Sackgasse, unweit vom Strand, steht hinter einer mit Stacheldraht bestückten Mauer ein einstöckiges Mietshaus. Im Erdgeschoss wohnt Conny Lustenberger mit ihrer Hündin Lucky Lou. Ihre Wohnung ist schlicht und funktional eingerichtet. Ein schmaler Duschraum mit Toilette, eine einfache Küche, daneben ein Aufenthaltsraum mit Esstisch und selbst zusammengebastelter Sitzecke. Im Büro ein Schreibtisch und reihenweise Aktenordner, die ihre Arbeit in Honduras dokumentieren. Es war Mitte der 90er Jahre, als Conny ihr gesichertes Schweizer Leben nicht mehr ausreichte und sie sich entschied: Ich werde die Hand selber auf eigene Faust losziehen und ich weiß, auf dieser Welt wird es Orte geben, wo man eine freiwillige Art braucht und wo ich denke, ich kann etwas bewirken. Nach mehreren Stationen in Guatemala, Nicaragua und der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa kam Conny 1996 über die Mitarbeit an einem Straßenkinderprojekt nach La Ceiba. Ich glaube, es sind so jetzt 16 Jahre, wo ich in Mittelamerika arbeite als Freiwillige. Alle Arbeit, die ich hier mache, im Gefängnisbereich und allgemeinen, die kann ich machen durch Spenden. Ich bin nicht angestellt für den Staat, weder Honduras noch der Schweiz. Auf privater Basis habe ich Leute, die mich unterstützen. Ich versuche damit einfach mit den Spenden dann meine allgemeinen Lebenskosten abzudecken und auch die Kosten für die Aktivitäten durchzuführen oder das Material zu kaufen. An diesem Morgen kauft Conny Hefte, Stifte, Radiergummis und Spitzer, die sie später in die Haftanstalt El Porvenir mitnehmen wird. Sie unterrichtet dort Analphabeten im Lesen und Schreiben. Connys Arbeit als ehrenamtliche Sozialhelferin ist extrem anstrengend und zeitlich schwer eingrenzbar. Doch genau dafür gab sie ihr bis dahin recht beschauliches Leben im Luzerner Hinterland auf. Kündigte ihre Festanstellung in der Verwaltung eines Sägewerks, verabschiedete sich von Freund und Familie und begab sich auf die Suche. Auf Urlaubsreisen nach Mittelamerika begegnete sie Straßenkindern und fühlte sich berufen, diese in ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Nach dem Einkauf fährt Conny nach El Porvenir. Die Anfahrt ist aufwendig. Wenn man so auf Transportmittel angewiesen ist, mit Öffentlichen, das kostet sehr viel Zeit. Gut 4 Kilometer hinter La Ceiba weist ein Schild am Straßenrand auf die Strafvollzugsanstalt El Porvenir hin. Von der Hauptstraße geht es ab auf einen holprigen Feldweg. Bei Regen eine kaum befahrbare, schlammige Angelegenheit. Es ist ein langer Weg zwischen Ananasplantagen und mit einer Sicht auf eine wunderbare Bergketten mit tropischen Wäldern. Am Ende dieses Weges, dann das Gefängnis für die Gefängnisinsassen, ist es ein Nachteil, so weit von der Bevölkerung weg zu sein, wegen den Familien, die sie besuchen wollen. Das Problem ist die Transportkosten und der Weg. Also es ist viel teurer, jemanden besuchen zu müssen in diesem abgelegenen Gefängnis, als im anderen Gefängnis, das direkt im Stadtzentrum ist. Direkte Busse gibt es nur 3-mal in der Woche, wo Besuchstag ist. Vorher bin ich manchmal den Weg gelaufen, aber das kann man jetzt nicht mehr machen. Das ist zu gefährlich. Mit jährlich über 90 Opfern pro 100.000 Einwohner hat Honduras die höchste Mordrate weltweit. Vor allem die Karibikküste im Norden, an der auch La Ceiba liegt, ist davon stark betroffen. Als einer der wichtigsten Drogenkorridore zwischen Kolumbien und den USA. Kurz vor den ersten Hügeln der mit tropischen Regenwald bedeckten Bergkette Nombre de Dios liegt El Porvenir. Ein einfaches Eisengittertor. Daneben ein Wärterhäuschen mit dem Wappen des Gefängnisses. Ein Schotterweg führt vorbei an einer saftigen Wiese auf das langgestreckte gelbe Gefängnisgebäude zu. Die Mehrzahl der Gefangenen hier sitzt wegen Diebstahls oder Betrugs, gefolgt von Vergewaltigungen und Kapitalverbrechen, dann Mord oder Totschlag. Am Eingang gibt Conny Ausweis und Mobiltelefon ab. Ihre Taschen werden durchsucht. Das von ihr mitgebrachte Material abgetastet und gezählt. Der Verwaltungstrakt von El Porvenir besteht aus 2 kleinen Büroräumen. Farbe blättert von den Decken, Wasserspuren zeichnen die Wände. In klapprigen Schubladenschränken stapeln sich Bilanzen, Konzepte und Häftlingsmappen. Das größere, immerhin mit Klimaanlage ausgestattete Büro ist das des Direktors. Eine Position, auf der kaum eine Person länger arbeitet. Ständig werden die Amtsinhaber ausgewechselt. Im ersten Halbjahr 2013 war Lot Avila Direktor von El Porvenir. Wir haben 480 Häftlinge, von denen sind einige verurteilt, andere noch nicht. Bei der Mehrheit läuft noch der Prozess. Lot Avila wirkt nachdenklich bei diesen Worten. Er ist schlank, groß und mit gerade mal 23 Jahren extrem jung für das Amt, in das er 2012 berufen wurde und in dem er die Verantwortung für das Leben von 480 Insassen übernahm. Es gibt viele Gründe dafür, warum die Gefängnisse in Honduras oft als tickende Zeitbombe bezeichnet werden. Einer der Hauptfaktoren ist die Verschleppung von Prozessen. Oft gibt es auch nach Ablauf der vorgeschriebenen U-Haft von 2 Jahren kein Urteil. Damit steigt die Zahl der Häftlinge immer mehr an. Die Gefängnisse sind überbelegt. Bis dann der Prozess anfängt und die Gerichtsverhandlung ist, bis zu entscheiden, ob er schuldig ist oder nicht, das kann jahrelang dauern. Also kürzlich wurde einer, der ist schon 13 Jahre dort und der wurde dann schlussendlich zu 18 Jahren Haft verurteilt. In diesem auf reine Verwahrung beruhenden System verwaltet ein Direktor lediglich die Mängel eines Strafvollzugs ohne Handlungsspielraum, doch mit vielen Nebengeschäften. Seit Herbst 2010 gilt für die Gefängnisse des Landes der Ausnahmezustand. Wir verfügen nicht über die notwendigen Mittel, die für die Führung des Gefängnisses benötigt würden. Die Gefängnisse sind eine tickende Zeitbombe, auch wegen der fehlenden Infrastruktur der Gebäude. Hinter der Eingangsschleuse gelten eigene Gesetze, mit eigener Hierarchie, angeführt vom Präsidenten der Gefangenen. Wenn ich jetzt hier die offizielle Antwort gebe, dann ist es so, dass man sagt, dass der Präsident innerhalb demokratisch gewählt wird, dass alle Gefängnisinsassen wählen können, aber das ist nur theoretisch, im Praktisch überhaupt nicht. Das entscheiden die Macht haben innerhalb. Die anderen Häftlinge können nichts dazu sagen. Es gibt eine interne und eine externe Wache. Die Außenwache geht in periodischen Abständen in den Innenbereich, um Inspektionen zu machen. Morgens um 6 Uhr machen sie anhand der Häftlingslisten den Aufschluss und abends um 18 Uhr dann wieder den Einschluss. Im Gefängnisinnen gibt es eine Gruppe, das ist zwar sozusagen eine innere Sicherheitspolizei, aber die besteht aus Häftlingen. Und wer entscheidet, wer in diese Sicherheitspolizei kommt, das kommt darauf an, wie gut du befreundet bist mit dem Präsidenten, weil alle, die zur Sicherheitspolizei gehören, das sind Befreundete mit dem Präsidenten. Das ist so ein interner Clan, der auch sehr viel Macht ausübt im Gefängnis. Das Leben, das sich im Innenbereich von El Porvenir abspielt, gleicht dem in ärmlichen Vierteln Honduras. 3 langgezogene Baracken, darin insgesamt 26 Zellen. Davor Kochstellen mit vielen kleinen selbstgezimmerten Schränkchen aus Holzbrettern, in denen hinter Vorhängeschlössern die Gefangenen ihr Hab und Gut verstauen. Im Gang schneiden Gefangene anderen die Haare. Einige flechten Hängematten, andere waschen Wäsche. Ein älterer Mann schneidert an einer Nähmaschine. In einer Ecke steht ein Billardtisch, den einer der Gefangenen vermietet. Auf der großen Freifläche mit Blick auf die Berge spielen einige Männer Fußball, observiert von den Wächtern auf 2 Wachtürmen. In 2 kleinen Läden bieten Gefangene ein überschaubares Warensortiment an. Einer der Ladenbesitzer ist Rosny Juarez. Mit dem Gefängnisdirektor und dem Präsidenten der Häftlinge vereinbarte er eine monatliche Zahlung von rund 200 Euro als Pacht für den Shop. Juarez sitzt seit 2003 in El Porvenir und ist wegen Mordes zu 22 Jahren verurteilt. Anders als die meisten Gefangenen kommt er aus einer Mittelschichtfamilie und hat einen Schulabschluss. Mit der finanziellen Unterstützung seiner Familie konnte er sich schon so manche Vergünstigung im Gefängnis erkaufen. Ich habe einen Fernseher und einen Kühlschrank und kann das mit den 8 anderen Zellengenossen teilen. Also mir geht's nicht schlecht. Amables amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. Für Victor Mesa von der Kommission zur Reformierung der Sicherheitspolitik des Landes sind solche erkauften Vergünstigungen Teil der systemimmanenten Korruption. Die Gefängnisverwalter hält er alle für käuflich. Sí, un ejemplo claro de cómo funciona la corrupción en el sistema penitenciario de un recluso. Wenn ein Häftling zahlt, dann darf er Kühlschrank, Fernseher, Radio oder auch einen Herd anschließen, auch wenn das Stromnetz längst überlastet ist. So steigt das Brandrisiko durch Kurzschluss. Wenn es um die Geschäfte der Verwalter geht, werden alle Sicherheitsnormen verletzt, Menschenrechte missachtet und auch die Bandenbildung innerhalb des Gefängnisses zugelassen. Es geht dabei um Geschäfte, nicht um eine professionelle Verwaltung der Gefängnisse. Und am final, el manejo de un centro penal se convierte en un negocio. Gegen eine sogenannte Mordita, so wird das Bestechungsgeld in Honduras bezeichnet, kann sich ein Häftling wie Rosny Juarez die angenehmen Lebensbedingungen mit Geld erkaufen. Andere liegen auf nackten Metalletagenbetten. Denn jeder Häftling ist für seine Ausstattung selbst zuständig. Also der muss eigentlich alles mitbringen. Also der muss auch ein kleines Maträtzchen mitbringen. Also Kleidung, das muss jeder selber mitbringen. Es hat Leute gegeben, die auf dem Boden schlafen, weil sie halt keine Matratze haben oder sowas. Oder Leintuch, was auch immer. Das muss jeder selber mitbringen. Me pegaron 2 Tiro. Zwei Kugeln aus einer M16 hatten mich getroffen. So verletzt kam ich hier an, mit einer Niere und einem Lungenflügel und einer Naht von 24 Stichen. Wie ich halbtot auf den Boden geworfen wurde, daran erinnern sich noch alle hier. Anfangs habe ich auf dem Boden geschlafen, danach dann auf purem Metallrost. Heute habe ich zum Glück eine Matratze, auch wenn sie dünn ist. Anfangs hatte ich nur ein bisschen Karton zwischen dem Rost und mir und zum Zudecken. Ich war neu, hatte Angst und keine Ahnung. Jorge Bolton gehört zu den Gefangenen, die irgendwie innerhalb des Systems überleben, ohne Geld von außen und ohne großen Einfluss. Doch das Sagen haben die Häftlinge, die von außen unterstützt werden und die sich Privilegien erkaufen können. Das ist in El Porvenir mit 480 Insassen noch verhältnismäßig überschaubar. Doch je größer und überfüllter die Gefängnisanlagen sind, umso problematischer wird der laxe Umgang mit den Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt überhaupt nicht genügend Budget für Gerichte, für Justiz, für die Gefängnisse. Es hat nicht genügend Leute, aber vor allem auch zum Teil nicht gute Löhne, zum Beispiel in der Polizei. Und dann halt eben auch die Korruptionsbereitschaft von vielen Richtern und Anwälten, die bereit sind für alles einfach, wenn sie mehr Geld dafür bekommen. Also auch bereit sind, das Gesetz zu brechen, um sich bereichern zu können. Es ist eine Kombination de varios factores. Das hohe Niveau an Korruption beherrscht das komplette Regierungssystem von Honduras und im Einzelnen natürlich auch den Justizapparat. Konkret sind das die Polizei, die Anwaltschaft und die Richter. Victor Mesa, der grauhaarige und distinguiert auftretende Herr, war Vizeminister in der Regierung von Manuel Zelaya, gegen den im Juni 2009 ein Bündnis aus Militärs, rechtskonservativen Politikern und der Wirtschaftsoligarchie putschte. Eine erfolgreiche Machtdemonstration der honduranischen Oligarchie. Mesa gehörte damals zum Verhandlungsstab des gestürzten Präsidenten. Heute arbeitet der international anerkannte Analytiker in der Kommission für die Reformierung der Sicherheitspolitik des Landes. Esos altos niveles de corrupción dentro del sistema de administración de justicia se traducen en altos niveles de impunidad. Das hohe Niveau an Korruption innerhalb des Justizapparats führt zu Straflosigkeit auf höchster Ebene. Diese Kombination von Korruption und Straflosigkeit und dazu noch das Anwachsen der organisierten Kriminalität fördert eine ineffiziente, korrupte und in sich kriminelle Polizei. Langsam müssen wir feststellen, dass die Polizei, von der wir anfangs noch dachten, sie könnte Teil der Lösung sein, Teil des Problems oder vielleicht sogar das Problem selbst ist. Ein aus den Fugen geratener Staat, korrupt und menschenrechtsverletzend? Sicherheitskräfte, deren staatlicher Auftrag der Schutz der Bevölkerung ist, auf kriminellen Abwegen? Julieta Castellanos, Rektorin der Nationalen Universität von Honduras, musste im Oktober 2011 ihren Sohn beerdigen. Ermordet von Polizisten. Mi hijo Rafael Alejandro, un estudiante de Sociología de la Universidad y uno de sus amigos. Mein Sohn Rafael Alejandro studierte Soziologie. Er war mit einem Freund auf einer Geburtstagsfeier. Frühmorgens auf dem Heimweg wurden beide ermordet. Das war im Oktober 2011. Und noch immer gibt es keine durchgreifenden Fortschritte bei den Ermittlungen. 7 Polizisten sind in die Tat verwickelt, das ist bekannt. Aber nur 5 von ihnen wurden verhaftet. Seit der Ermordung ihres Sohnes fordert Castellanos unermüdlich die Aufklärung der Vorgänge. Nur durch ihre öffentlichen Auftritte und Unterstützung auch aus dem Ausland ist überhaupt etwas passiert. Aber nicht genug, sagt Castellanos. Die Befehlshaber der Polizeistation müssen gewusst haben, dass diese Polizisten in kriminelle Machenschaften verwickelt waren. 3 Wochen vor dem Mord an meinem Sohn und seinem Freund haben dieselben Polizisten 4 Jugendliche umgebracht. Wir fragen uns, wie es möglich ist, dass in der Polizeistation niemand mitbekommen haben soll, dass diese Patrouille blutverschmiert im Morgengrauen zurückkam. Von daher fordern wir, die Betroffenen, nicht nur Ermittlungen gegen die Mörder und ihre Gehilfen. Wir wollen, dass auch Ermittlungen gegen die Befehlshaber der Polizeistation geführt werden. Versunken im tiefen Sessel ihres großzügig ausgestatteten Büros im Leitungstrakt der Universität wirkt Julieta Castellanos konsterniert bei diesen Worten. Am Revers ihrer eleganten Kostümjacke steckt ein Button, bedruckt mit der Todesschleife, einem kleinen Foto und dem Namen ihres Sohnes. Im Gegensatz zu anderen Müttern, deren Kinder umgebracht wurden, hat Castellanos gesellschaftlichen Einfluss. Trotzdem sieht sie auch in ihrem Fall keine Aufklärungsbestrebungen. Unabhängig von meinem persönlichen Schmerz über den Verlust meines Sohnes, quält diese unsägliche Hilflosigkeit gegenüber einer Autorität, die nicht im geringsten ihre Pflichten erfüllt und stattdessen diejenigen schützt, die Verbrechen begehen. Damit meinen wir nicht nur die Polizei, sondern den gesamten Justizapparat, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte. Wir redeten viel miteinander am Telefon, mein Mann und ich, fast den ganzen Tag. Es war Valentinstag. Dann verabschiedete er sich von mir, sagte, er wolle schlafen gehen. 5 Minuten später rief er noch einmal an. Die Haushälterin ging ran. Sie solle mir nur sagen, dass er mich sehr liebt. Dann legte er auf. Ich rief sofort zurück und hörte nur Schreie. Hörte die Schreie, als sie verbrannten. Das war so furchtbar, es wird mich ewig verfolgen. Am 14. Februar 2012 bricht erneut in einem honduranischen Gefängnis ein Feuer aus. Dieses Mal in der Strafvollzugsanstalt in der im zentralen Hochland gelegenen Stadt Comayagua. In Windeseile breitete sich das Feuer über 5 Zellentrakte aus, in denen jeweils mehr als 100 Gefangene untergebracht waren. Darunter auch der Ehemann und der Schwiegervater von Nancy Esteves. Wieder und wieder versuchte ich, meinen Mann anzurufen, um herauszufinden, was dort passierte. Vielleicht eine Razzia, ein Aufstand. Erst am nächsten Morgen erfuhr ich durch das Radio von dem Brand. Nancy packt schnell das Nötigste zusammen. Wir sind noch im Morgengrauen nach Comayagua gefahren, mitten ins Chaos. Da waren schon unzählige Menschen. Über Lautsprecher verlas jemand die Namen der Überlebenden. Der Name meines Mannes war nicht dabei. Ich habe 2 Töchter von ihm. Es war heftig für uns. Nicht nur die Tatsache, dass mein Mann verurteilt wurde, sondern dass er auch auf diese furchtbare Art und Weise gestorben ist. Damals im Massaker in Porvenir, da sind auch fast 70 Junge verbrannt und umgebracht worden. Und wenn ich jetzt noch denke, 300 Personen, es kam wieder eine totale Wut auf, eine Hilflosigkeit, Trauer, unwahrscheinlich traurig und gleichzeitig aber auch sehr wütend, weil eben die Regierung wirklich nicht etwas Konkretes dagegen macht, dass sowas passieren überhaupt kann in einem Gefängnis. Der Gefängnisbrand von Comayagua ist die 3. Tragödie solchen Ausmaßes in honduranischen Gefängnissen innerhalb von 10 Jahren. Zunächst das Massaker von La Ceiba im April 2003. Dann brach im Mai 2004 im Gefängnis der Stadt San Pedro Sula ein Brand aus, durch einen Kurzschluss in einer völlig überbelegten Baracke. 104 Gefangene verbrannten und erstickten. Fast alle Angehörige der Mara Salvatrucha. El problema penitenciario en Honduras es uno de los problemas más graves del sistema de administración de justicia. Das Problem des Strafvollzugs ist eines der schwierigsten innerhalb des Justizapparates. Wir haben zurzeit rund 12.000 Häftlinge, von denen rund 60% nicht verurteilt sind. Victor Mesa. El primer problema es la sobrepoblación carcelaria. El segundo problema es que la mayoría de esa población no tiene sentencia judicial. Das Hauptproblem ist die Überbelegung der Gefängnisse. Das zweite Problem ist das juristische Vakuum, die nicht verurteilten Häftlinge. Dann fehlen Beschäftigungsprogramme in den Gefängnissen. Ein gravierendes Problem ist die vorhandene Korruption. Die Verwalter haben sich mit dem organisierten Verbrechen eingelassen. Es decir, todos los centros penales están en manos de administradores corruptos que se confabulan con el crimen organizado para apoderarse de los centros penales. Und als letzter Punkt kommt dazu, dass es keine professionelle Ausbildung von Gefängniswärtern gibt. Die honduranischen Gefängnisse werden von Polizisten verwaltet, die nicht für die Arbeit in Gefängnissen vorbereitet wurden. Wie das Feuer im Gefängnis von Comayagua ausbrach und wieso es sich so schnell ausbreiten konnte, ist bis heute ungeklärt. War es nur ein Kurzschluss im völlig überlasteten Stromnetz? Oder ein Ablenkungsmanöver für einen Fluchtversuch? Gab es Brandbeschleuniger? Ging es um interne Kämpfe? Um Drogen? Um anderes? Und warum öffneten die Polizisten nicht schnell genug die Türen, um Leben zu retten? Ein gutes Dutzend Familien teilen in Honduras den wirtschaftlichen Reichtum, die Medien und selbst die Fußballclubs untereinander auf. Sie beeinflussen die politischen Entscheidungen des Kongresses. Als 2009 der damalige Präsident Zelaya diesen Einflussbereich minimal aufbrechen wollte, waren Honduras Oligarchen nicht bereit, das hinzunehmen. Durch einen Putsch war Zelaya weg vom Fenster und die demokratischen Spielregeln im Land ausgehebelt. Victor Mesas Prognose klingt dementsprechend düster. Vielleicht ist eines der grundsätzlichen politischen Probleme die Zerbrechlichkeit der Institutionen. Es sind Einrichtungen ohne die notwendige Substanz an politisch-demokratischer Kultur. Es ist extrem schwer, eine Demokratie aufzubauen ohne Demokraten. Die Menschenrechtsverletzungen seit dem Putsch von 2009 sind beängstigend. Viele oppositionelle Honduraner haben mittlerweile das Land verlassen oder bringen wenigstens ihre Kinder im Ausland in Sicherheit. All das interessiert die internationale Staatengemeinschaft wenig. Durch Korruption geprägte staatliche Organe, durch offensichtlich vorhandene Straflosigkeit und durch den sich rasant ausbreitenden Drogenkorridor steht Honduras heute kurz davor, als Failed State, als gescheiterter Staat, eingestuft zu werden. Im Büro der katholischen Caritas in San Pedro Sula, der zweitgrößten und wirtschaftlich wichtigsten Stadt von Honduras, arbeitet Mario Chinchilla, ein kleiner, sehr zurückhaltender Mann Mitte 40. Er ist Anwalt und bei der Caritas unter anderem zuständig für das Strafvollzugssystem. Gemeinsam mit anderen Kollegen bereitete er nach dem Gefängnisbrand von San Pedro Sula im Jahr 2004 die Anklageschrift vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Costa Rica vor. Die Nichtverfolgung der Straftaten war das letzte Wort des Staates und der Justiz. Aufgrund dessen haben wir uns ans interamerikanische System zum Schutz der Menschenrechte gewandt, an die Interamerikanische Kommission. Im Juli 2005 reichten sie die Klageschrift ein. Während der Anhörungen im Februar 2012 erreichte sie die Nachricht vom Gefängnisbrand in Comayagua. Mario Chinchilla erinnert sich, was er in diesem Moment dachte. Es parte de una política de limpieza social, no oficializada ni aceptada en público, pero visible. Das ist Teil der sozialen Säuberungspolitik, nicht offiziell und öffentlich nicht akzeptiert, aber sichtbar. Conservadores o si es también parte de un programa planificado por otros grupos más grandes como el narcotráfico. Was wir nicht wissen, ist, wer dahinter steckt. Ultrakonservative Gruppierungen oder die Drogenmafia, die Rivalen ausschalten will? Oder ist es einfach nur ein Strukturproblem, in dem die Staatsgewalt im Gefängnis die Kontrolle verliert? In ihrer Anklageschrift zum Brand von 2004 im Gefängnis von San Pedro Sula beschäftigten sich Chinchilla und seine Kollegen auch mit der Rolle der wachhabenden Polizisten. Investigaciones serias y eficaces de los incidentes que ocurrieron dentro del centro penal. Tenía que ver averiguar qué es lo que ocurrió. Seriöse Untersuchungen der Vorfälle im Gefängnis beschäftigen sich auch mit der Frage, warum die Wärter nicht die Tore öffnen wollten, wie es viele Zeugen beschrieben haben. Die dafür Verantwortlichen müssen natürlich vor Gericht gestellt werden. Para deducir las responsabilidades a esta persona, pero efectivamente la mayor parte de los testigos. Die meisten Zeugen sind Überlebende des Brandes mit größeren und kleineren Verletzungen. Sie haben die Situation erlebt. Aber es sind natürlich auch Häftlinge. Sie sind eingesperrt. Sie wollen sich nicht hervortun, wollen nicht ihr Leben riskieren. Die, die trotzdem ausgesagt haben, bestätigten, dass die Wärter nicht öffnen wollten, sich sogar über sie lustig machten und darauf warteten, dass sie erstickten. Chinchilla kämpft als Anwalt gegen einen Teufelskreis. Lo que estos guardias de seguridad han dicho y han hecho es un reflejo exacto de la moral. Die Aussagen und das Verhalten der Wächter spiegelt exakt die gesellschaftlich vorhandene Moral gegenüber Häftlingen wider. Vor allem, wenn es sich um Mareros handelt. Unbestreitbar haben diese viel Schaden angerichtet und werden dies auch weiter tun. Die Gesellschaft lehnt diese Gruppen natürlich ab. Ohne eine entsprechende Erziehung kann man also nicht erwarten, dass die Menschen ihren Hass und ihre Rachegefühle kontrollieren. So steht das Verhalten der Wärter im moralischen und psychologischen Gleichklang zu dem der gesamten honduranischen Bevölkerung. Wir denken, dies ist Teil einer nicht offiziellen, aber doch sichtbaren Politik. Pensamos que forma parte de toda una política, quizá no oficial, pero sí estandarizada y visible sobre todo. An diesem Nachmittag bietet Conny in El Porvenir Makramee-Knüpfen an. Gut 20 Männer aller Altersgruppen sitzen auf einem Mäuerchen im hinteren Teil der Gefängnisanlage und knüpfen an Freundschaftsbändern. Einige holprig, die Fäden führend, andere beeindruckend schnell, so als ob dies schon immer ihre Berufung gewesen wäre. Conny sitzt ihnen gegenüber, vor sich Tüten voller Wollknäuel, verteilt die gewünschten Fäden. José Antonio Flores hilft ihr. In diesem Moment konzentriert sich das Leben auf die richtige Führung der Fäden, fernab all der schwierigen Themen. Die Gefangenen schätzen diese Momente. In dieser Gesellschaft, die wir hier in Honduras haben, in unserer honduranischen Gesellschaft ist es ungewöhnlich, dass eine Person uns besuchen kommt und einen Tag lang sich mit uns beschäftigt und hilft. Sie schenkt uns ihre Zeit. Das schätzen wir sehr an Conny. Sie verdient unseren Respekt mit der einfachen Tatsache, dass sie durch dieses Tor kommt und an die Gefangenen denkt, an uns denkt. Sie ist die Einzige, die kommt, um uns zu helfen. Sonst kommt niemand. Höchstens Leute, die Geld dafür verlangen, um einen Zahn zu ziehen. Conny bringt Ärzte mit, die uns umsonst behandeln. Was sie macht, ist einfach gut für uns. Neben Beschäftigungsangeboten wie Bastel-, Mal- und Zeichenkursen hält Conny vor den Gefangenen Vorträge über AIDS-Prävention sowie über andere Themen, die die Gefangenen an sie herantragen. Sie erledigt Botengänge für Gefangene, erkundigt sich bei der Staatsanwaltschaft nach dem Ermittlungsstand bei den Nichtverurteilten, sucht Pflichtverteidiger auf und erfährt dabei auch schon mal, dass ein Gefangener seit Monaten freigesprochen wurde, ohne dass dieser darüber informiert worden wäre. Mehrfach hielt sie auch Vorträge über den Machismo. Was heißt ein Mann zu sein? Seit diesem Kurs hat Christian total geändert. Das ist unwahrscheinlich, was der bei ihm bewirkt hat. Der ist viel, viel mehr sensibler geworden. Seine Lieder sind auch nicht mehr jetzt so gewalttätig, wie er sie vorher gemacht hat. Und er lernt auch, seine Gefühle mehr auszudrücken. Und seitdem ist er sogar Lieder geworden. Also er zeigt jetzt anderen Leuten, die nichts lesen und schreiben können, zeigt er jetzt das. Damals wollte ich nicht lernen, aber jetzt interessiert mich Lernen. Ich bin jetzt hier Lehrer. Hör dir das an. Ich gebe denen Unterricht, die nicht lesen oder schreiben können. Ein riesiger Fortschritt. Irgendwann gefiel es mir, an Connys Kursen teilzunehmen. Und auch, wie sie einen behandelt. Sie ist nett zu allen und bevorzugt keinen. Das gefällt mir. Deshalb möchte ich mit ihr zu tun haben. Auch eine kleine, mittlerweile selbstverwaltete Bibliothek hat Conny in El Porvenir eingerichtet, mit Ausweis und Ausleihe. Kürzlich war ich in ein Taxi eingestiegen und der hat gesagt, ja, hallo Conny, und ich konnte mich wirklich nicht mehr an ihn erinnern. Und er sagte, ja, warte mal, ich gebe dir was. Und dann hat er aus seiner Tasche seine Mitgliederkarte von der Bibliothek herausgezogen und sagt, ja, erinnerst du noch, ich war dort in der Gran Capenal und ich habe die Bücher gelesen und die Aufbewahrung dieser Mitgliederkarte, das war für ihn sehr wichtig, weil sonst hätte er das sicher weggeschmissen. Also irgendwie kann man schon Spuren hinterlassen in ihnen. Also von Anfang, wenn ich reingegangen bin, habe ich immer Respekt gehabt, aber nie Angst. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, zu der momentanen Situation, ich fühle mich sicherer im Gefängnis als hier im Stadtzentrum, weil ich bin mir überzeugt, wenn im Gefängnis mir jemand das machen möchte, dann würden sofort alle reagieren und würden mich verteidigen. Also das ist keine Frage. Hingegen, wenn ich im Zentrum bin und mir was machen würde, da weiß ich nicht, ob mir wirklich jemand helfen würde, aus Angst. Das Problem ist, wenn du so lange Zeit in einer solchen Ambiente lebst, ein bisschen gewöhnt man sich schon dran, aber ich will es einfach auch nicht daran gewöhnen. Jede Person, die getötet wird, ist ein Schicksal. Auch Mario Chinchilla sieht sich in seiner Arbeit einem Monster gegenüber. Der Wert des Lebens durchlebt in Honduras eine Krise. Alarmierend dabei ist, dass jedermann begreift, dass hier eine generelle Straflosigkeit herrscht und man ohne große Probleme jemanden töten lassen kann. Die Auftragskiller sind eines der großen Übel unseres Landes. Umgerechnet rund 100 Euro reichen aus, um jemanden, der mir irgendwas getan hat, umbringen zu lassen. Das ist Teil unserer völlig kranken Gesellschaft, in der das Leben nichts mehr wert ist. Man darf nicht die Hoffnung verlieren, dass man etwas verändern kann, aber das würde bei den Wurzeln anfangen, vom Regierungssystem und alles. Nicht hier in Honduras sind es einige Familien, die 80% des Landes besitzen. Und wo eine so nicht gerechte Verteilung kann, auch nicht Frieden herrschen. Frieden kann nur herrschen, wo eine Gerechtigkeit herrscht. Und solange es keine Gerechtigkeit gibt, kann man hier nicht von Frieden sprechen. Aunque sois ajena, tus palabras me robaron el aliento. Tu aroma me dejó sin sentido. Tu mirada. In Gedichten sucht der Häftling José Antonio Flores sich selbst. Er sucht das Leben, das er hätte leben wollen, wenn er nicht zum Mörder geworden wäre. Darin schreibt er gegen seine Einsamkeit und Gewalterfahrungen an. Er, der kaum Besuch bekommt, dessen Freundin im Gefängnis einen anderen lieben lernte und heute diesen und nicht mehr ihn besucht. In mi corazón y en mi mente te guardaré, aunque si tú quieres, en tu presencia mil besos te daré, aunque sois ajena. Porque es ist nicht einfach, wenn ich auf meinem Bett liege und darüber nachdenke, wie viel Unheil ich angerichtet habe. Ich weiß, es sind viele Menschen, viele Familien, die um ihre Angehörigen weinen. Ich bitte Gott, dass er mich davor verschont, wieder so viel Leid anzurichten, wie ich es getan habe. Ich habe so viel gemordet und Menschen verletzt. En muchas refriegas maté y herí mucha gente. Es hat so viele Probleme hier, aber vielleicht ist es genau dieser Kampf, irgendetwas bewirken zu können, auch wenn es nicht eine Gesamtlösung gibt, aber wenigstens aufzuzeigen, dass es viele Vorurteile gibt und man die halt mit Taten widerlegen kann. Ich erinnere mich an einen, der war auch Jugendbandenmitglied. Der war sogar Führer bei der MES und der hat mir gesagt, Conny, ich kann das nicht glauben, aber ich spüre, dass ich mich vermenschliche, dass ich endlich ein Mensch, ein wirklicher Mensch werde, weil ich habe das erste Mal für jemanden weinen können. Ich kenne mich gar nicht so, weil ich habe nicht das Gefühl für niemanden gehabt. Aber der zeigt jetzt anderen Insassen Yoga und auch Zeichnung und Malunterricht, habe ich ihm halt dann mal zum Geburtstag ein Stück Kuchen mitgegeben und ein Kerzchen angezündet. Und der wurde dann 28-jährig. Und der wurde, ich glaube, zu rund 65 Jahren verurteilt. Der ist mit 28, ist er jetzt 8 Jahre im Gefängnis. Und der hat dann geweint und dann hat er gesagt, weißt du was, das erste Mal im Leben, dass jemand an meinen Geburtstag denkt. El Porvenir, das heißt auf Deutsch Zukunft. Ausnahmezustand hinter Gittern. Strafvollzug in Honduras. Ein Feature von Erika Harzer. Es sprachen Barbara Philipp, Juan Carlos Piedra, Detlef Meissner, Jonas Beck, Daniel Rotaug, Hüseyin Michael Chirpici, Claudia Mischke und Natalia Rutziewicz. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Sven Töniges. Redaktion Annette Blaschke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.